Er widmet sich mit seinem Prediger Skultetus eifrig der Arbeit, die Kirchen Prags von ihrem herrlichen Bilderschmuck zu säubern. Seine Gemahlin Elisabeth erregt durch ihre modische Tracht, die den Prager Bürgerfrauen unsittlich erscheint, Ärgernis. Alle Bemühungen Christians von Anhalt, das Heer entsprechend aufzurüsten, scheitern an der Eitelkeit des böhmischen Adels, der auf seine Vorrechte pocht, dabei aber Gelder, die für die Aufrüstung bestimmt sind, in die eigene Tasche wandern lässt. Wie soll man da dem Feldherrn der Liga, Zerr Claes von Tilly, der durch lange Kriegsdienste im spanischen, kaiserlichen und bayerischen Heere erprobt ist und trotz seiner 61 Jahre an Tapferkeit, Entschlossenheit und Umsicht seinesgleichen sucht, widerstehen? Erst Gustav Adolf hat ihm den Lorbeer vom Haupt gerissen. Am 8. November mittags greifen die Truppen der Liga und die Kaiserlichen an Kraft und Geschütz den Böhmen überlegen, das Heer Christians an, das 2 Stunden westlich von Prag auf dem Weißen Berge eine feste Stellung bezogen hat. Die Deutschen und die Mährer behaupten sich gut, durch das Versagen der Tschechen aber geht die Schlacht binnen einer Stunde verloren. Mit dem Königtum Friedrichs, das nur einen Winter gedauert, ist es vorbei. Während der Schlacht hat sich der Leichtfertige mit dem Gesandten seines englischen Schwiegervaters Tafelfreuden hingegeben. Nun flüchtet er nach Schlesien. Johann Georg von Sachsen bringt die Lausitzen in seine Hand, wo sich die Stände gegen Amnestie und Zusicherung ihrer politischen und religiösen Freiheiten unterwerfen. Die Schlesier, der Winterkönig ist auch hier bereits geflüchtet, erhalten von ihm ähnliche Bedingungen. Glücklich das Schicksal dieser Länder gegen das Los, das Böhmen und Mähren betroffen. Eine Zeit ist es still. Geflüchtete Adlige kehren sogar wieder zurück. Dann kommt überraschend ein schweres Strafgericht. Ferdinand erklärt den bei der Einnahme von Prag erbeuteten Majestätsbrief für verwirkt. Er zerschneidet ihn eigenhändig. Zahlreiche Adlige werden verhaftet. Weil die gewöhnlichen Gerichte zu keinem Todesurteil gelangen können, wird ein außerordentlicher Gerichtshof eingesetzt, der 27 Todesurteile fällt, von denen 24 am 21. Juni 1621 vollzogen werden. Unter den Hingerichteten sind der Graf Andreas von Schlick, Budovec von Budowa und der Stadtrichter Jesenius von Jesenetz. Bis 1630 werden 3/4 der gesamten Fläche des Landes den Eigentümern konfisziert oder, wenn sie zur Auswanderung gezwungen wurden, für einen Schleuderpreis abgepresst. Bei dieser Gelegenheit ist der heimische Ritterstand in Böhmen verschwunden. Fremder, großenteils spanischer und italienischer Adel macht sich im Lande breit. Je skrupelloser einer das Elend der Geschlagenen ausnützt, umso höher kann er steigen. Es ist die Zeit, da sich Wallenstein zum reichsten Grundherrn von Böhmen macht. Nach anfänglicher Zurückhaltung hebt dann auf Betreiben des päpstlichen Nuntius Caraffa und des kaiserlichen Beichtvaters die Gegenreformation mit Landesverweisung oder Verhaftung der protestantischen Prediger an. Dragonaden, das heißt Einquartierung von Dragonern des Statthalters, sorgen dafür, dass das Bürgertum rein äußerlich wieder katholisch wird. Der nicht-katholische Adel aber muss 1627 das Land verlassen. Milder fällt das Strafgericht in Mähren aus. Aber auch hier wird die kirchliche Reaktion rücksichtslos durchgeführt, werden Güter im Werte von 5 Millionen Gulden beschlagnahmt. Das einzig Gute dieser Schreckenszeit ist, dass in der Ferne werten Landesordnung, die Ferdinand 1627 für Böhmen erlässt, die deutsche Sprache mit der tschechischen als gleichberechtigt erklärt wird. Seit dem Ende der Hussitenkriege hatte sie schwere Unterdrückung erfahren. Der Kaiser hat nach der Schlacht am Weißen Berge mit Bethlen Gabor den Frieden von Nikolsburg zustande gebracht, in welchem er dem ehrgeizigen Siebenbürger auf Lebenszeit 7 ungarische und die beiden schlesischen Fürstentümer Oppeln und Ratibor überlassen musste. So gewinnt Ferdinand Zeit, sich seiner Lieblingsaufgabe, der Niederwerfung des Protestantismus in seinen Erbländern, zu widmen. Die Pfarre in Horn wird den Jesuiten ausgeliefert, die nun auch die Wiener Universität völlig beherrschen. 1624 werden alle lutherischen Prediger aus Wien, 1627 aus ganz Niederösterreich ausgewiesen. Die aufrechten Elemente des Adels und Bürgertums müssen die heißgeliebte Heimat verlassen. Unterdessen sind der Winterkönig Christian von Anhalt und Georg von Brandenburg und Jägerndorf wegen Landfriedensbruchs, Majestätsbeleidigung und Hochverrats geächtet worden. Ligistische Truppen betreten das Kernland des Kurfürsten. Beim Anmarsch der Liga löst sich der evangelische Bund auf. Doch stehen dem Kurfürsten, das nach der Pfalz abmarschierte Heer Mansfelds, ein Heer des Markgrafen Georg Friedrich von Baden-Durlach und ein drittes, das der junge Administrator von Halberstadt, Christian, zum Teil mit Unterstützung des niedersächsischen Kreises aufgestellt hat, zu Gebote. Christian, von seinen Gegnern der wilde Halberstädter genannt, der dritte Sohn des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig, ist durch die Schönheit der Gemahlin des Winterkönigs zu ritterlicher Hilfe entflammt worden. Durch Brandschatzung der Klöster in Westfalen verstärkt er seine Kriegskasse. Die Pfalz scheint sich zunächst halten zu können. Mansfeld siegt bei Mingolsheim, dann aber unterliegen die drei Heere des Winterkönigs, da sie sich einzeln schlagen. Bei Wimpfen am Neckar erliegt Georg Friedrich, Christian aber, der hochmütig die Hilfe des Mansfelders ablehnt, bei Höchst. Trotzdem er noch über 30.000 Mann verfügt, wird Friedrich der V. ebenso wie das vermittelnde Londoner Kabinett in hinterhältiger Weise getäuscht. Legt er die Waffen nieder, heißt es, soll er sein Land wiedererhalten. Als er es tut und nach den Niederlanden geht, ist der Vertrag erledigt. Die letzten Plätze der Rheinpfalz fallen in die Hand der Liga und der Spanier, am 19. September auch Heidelberg. Tilly aber sendet die herrliche Bibliothek der Universität als Geschenk an den Papst. In der Rhein- und Oberpfalz wird sogleich der Calvinismus verboten, das Ländchen Baden-Durlach von den Siegern fast zugrunde gerichtet. Als Preis für seine Hilfe erhält Maximilian später die Kurwürde und gegen Rückgabe von Oberösterreich, auf das er nach dem wahrhaft heldenmütigen Aufstand der evangelischen Bauern unter Stefan Fadinger 1626 keinen Wert mehr legt, die Ober- und die rechtsrheinische Unterpfalz zugestanden. Auf dem Mühlhauser Kurfürstentag 1627, wo Bayern die Kur erhält, ist die Reichsgewalt völlig in die Hand der Katholiken gefallen, da es nur mehr zwei evangelische Kurfürsten gibt.